Erster, das Wort des Herrn kam zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft für das Volk. Zweiter, ich sollte in Jerusalem laut verkünden, dass Gott sich an die Treue ihrer Jugend und die Liebe ihrer Brautzeit erinnert, als sie ihm durch die unfruchtbare Wüste folgten. Dritter, damals war Israel für den Herrn heilig wie die erste Ernte, weshalb jeder bestraft wurde, der dem Volk Schaden zufügen wollte. Vierter, hört nun das Wort des Herrn, ihr Nachkommen von Jakob und alle Familien, die zum Haus Israel gehören. Fünfter, der Herr fragt, welches Unrecht eure Vorfahren bei ihm gefunden haben, dass sie sich von ihm entfernten und wertlosen Götzen nachliefen. Sechster, sie fragten nicht mehr nach dem Herrn, obwohl er sie aus Ägypten gerettet und sicher durch die gefährliche, dunkle Wüste geführt hatte. Siebter, Gott brachte sie in ein fruchtbares Land, damit sie die guten Früchte genießen konnten, aber sie machten das Land durch ihr schlechtes Verhalten unrein. Achter, weder die Priester noch die Lehrer suchten nach Gott, während die Anführer gegen ihn rebellierten und die Propheten im Namen des Gottes Baal sprachen. Neunter, deshalb wird der Herr euch und sogar eure Enkelkinder vor Gericht stellen, um über eure Taten zu urteilen. Zehnter, reist zu den fernen Inseln im Westen oder sendet Boten in den Osten, um zu prüfen, ob so etwas jemals zuvor passiert ist. Elfter, kein Volk hat jemals seine Götter getauscht, obwohl diese gar keine echten Götter sind, aber mein Volk hat seinen herrlichen Gott gegen nutzlose Götzen eingetauscht. Zwölfter, der Himmel soll über diese Tat erschrecken und vor Entsetzen völlig starr werden, sagt der Herr. Dreizehnter, mein Volk hat zwei Fehler begangen, sie haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen und sich stattdessen kaputte Brunnen gebaut, die kein Wasser halten. Vierzehnter, ist Israel etwa ein Sklave oder ein Diener ohne Rechte, dass es nun von seinen Feinden so grausam ausgeraubt wird? Fünfzehnten, Feinde haben wie brüllende Löwen das Land verwüstet und die Städte niedergebrannt, so dass dort niemand mehr wohnen kann. 16. Sogar die Leute aus den ägyptischen Städten Nof und Tachpanches haben euch gedemütigt und eure Kraft gebrochen. 17. Habt ihr euch dieses Unglück nicht selbst zuzuschreiben, weil ihr den Herrn verlassen habt, während er euch auf dem richtigen Weg führen wollte? 18. Was bringt es euch jetzt, nach Ägypten oder Assyrien zu gehen, um dort Hilfe zu suchen und symbolisch von ihrem Wasser zu trinken? 19. Eure eigene Bosheit und eure Untreue werden euch bestrafen, damit ihr erkennt, wie bitter es ist, den Herrn zu verlassen und keine Ehrfurcht vor ihm zu haben. 20. Schon vor langer Zeit habt ihr euch geweigert, Gott zu dienen, und seid stattdessen auf jedem Hügel fremden Göttern nachgelaufen. 21. Ich hatte euch wie eine edle Weinrebe gepflanzt, aber ihr habt euch in einen wilden und schlechten Weinstock verwandelt. 22. Selbst wenn ihr euch mit viel Reinigungsmittel waschen würdet, bliebe der Schmutz eurer Schuld vor meinen Augen sichtbar. 23. Wie könnt ihr behaupten, dass ihr nicht unrein seid, wenn eure Taten im Tal deutlich zeigen, wie sehr ihr den Götzen gefolgt seid? 24. Ihr seid wie ein wildes Tier in der Wüste, das gierig seinen Trieben folgt und von niemandem aufgehalten werden kann. 25. Gott warnt euch, eure Füße zu schonen, aber ihr antwortet, dass ihr lieber den fremden Göttern folgen wollt. 26. Das ganze Volk Israel wird sich schämen müssen, genau wie ein Dieb sich schämt, wenn er bei seiner Tat erwischt wird. 27. Sie beten Holz und Steine als ihre Eltern an, aber in der Not rufen sie plötzlich nach Gott, damit er sie rettet. 28. Wo sind nun eure selbstgemachten Götter, die so zahlreich wie eure Städte sind? Sollen sie doch aufstehen und euch in eurer Not helfen? 29. Warum beschwert ihr euch über mich, obwohl ihr alle gegen meine Gebote verstoßen habt und mir ungehorsam wart? 30. Es war vergeblich, dass ich eure Kinder bestraft habe, da ihr keine Korrektur angenommen und sogar meine Propheten getötet habt. 31. Achtet auf das Wort des Herrn und fragt euch, ob er jemals wie eine dunkle Wüste für euch war, dass ihr nun behauptet, frei von ihm sein zu wollen. 32. Eine junge Frau vergisst ihren Schmuck nicht, aber mein Volk hat mich schon seit unzähligen Tagen völlig vergessen. 33. Ihr seid sehr geschickt darin geworden, anderen Göttern nachzulaufen, und habt dabei sogar gelernt, böse Wege zu gehen. 34. An eurer Kleidung klebt das Blut von unschuldigen Armen, obwohl diese gar kein Verbrechen begangen haben. 35. Trotzdem behauptet ihr, unschuldig zu sein, weshalb Gott euch nun vor Gericht zur Verantwortung ziehen wird. 36. Warum wechselt ihr so oft eure Meinung und sucht Hilfe bei anderen Völkern? Ägypten wird euch genauso enttäuschen wie Assyrien. 37. Ihr werdet auch von dort voller Scham zurückkehren, weil der Herr eure Verbündeten abgelehnt hat und euer Plan nicht gelingen wird.